bin ich fertig mit dem Abschnitt. Jetzt will ich noch einen Punkt anfügen. Nämlich, nehmen wir es doch mal so. Du bist an der Uni in einem VWL-Seminar und erzählst im Ton der Kritik, wie ich das tue, so ein Zeug, wie ich das sage. Sagen die Leute dort Quatsch. Die Welt ist nicht so. Sagen die das? Tun sie nicht. Die sagen, so ist es schon. Aber es ist ja der Witz an der Marktwirtschaft, dass lauter egoistische Interessen im Spiel sind. Jeder denkt nur an sich. Und unmittelbar ist der Erfolg des einen, auch die Beschränkung des Erfolgs, oft genug der Misserfolg des anderen, weil sie ja Konkurrenten sind. Aber Adam Smith sagt, durch den allseitigen Egoismus setzt sich, wie heißt es, bringe das Bild nicht mehr zusammen, verborgene Hand, unsichtbar, invisible hand. Die invisible hand des Marktes sorgt doch fürs größte allgemeine Gut. Ist ja praktisch alles schon erledigt drüber. Ich will bloß auf einen Punkt jetzt raus. Die Volkswirtschaftslehre kritisiert ihre Klassiker, den Marx, aber genauso den Ricardo und den John Stuart Mill und solche frühen Nationalökonomen. Die kritisiert sie, weil sie von einem Wert geredet haben, die Alten. Nicht nur die Linken, auch die rechten Alten haben von einem Wert geredet. Was ist das regelnde Gesetz des Tausches? Was ist das regelnde Gesetz der Konkurrenz? Da sagen die, das sind Metaphysiker, die reden von was hinter den Fakten. Sowas darf man nicht machen. Ich will mich jetzt nicht in den Punkt reinmischen, ob das Berechtigtsurteil ist oder nicht. Ich will bloß den Maßstab nehmen. Von was hinter den Fakten reden, das darf man auf keinen Fall. Aber was ist denn das mit der Invisible Hand? Was ist denn überhaupt die Aufforderung? Betrachte das Marktgeschehen nicht auf der Ebene, auf der es passiert, und da ist der Erfolg des einen der Schaden des anderen, sondern tritt zurück und schau quasi auf einer anderen Ebene, von einer anderen Ebene her auf die Sache. Sieh was hinter den Fakten, nämlich hinter den Facts des Gegeneinander, sehen wir ein größtes allgemeines Gutes. Das ist die Aufforderung zur Metaphysik. Das ist die Aufforderung zu, analysiere nicht die Dinge, wie sie sind, sondern leg dir eine Anschauung dazu zu. Und zu der Anschauung können wir dir noch einiges bieten. Und dazu muss ich noch ein wenig was erzählen. Denn die Anschauung ist erst fertig. Die Anschauung, dass der Markt der große Koordinator ist, die Anschauung ist erst fertig, wenn ich jetzt meine letzten paar Schritte mache. Es ist nämlich wichtig zu sehen, dass das Lob des Marktes, eben, dass der große Koordinator ist, dass der den größten allgemeinen Nutzen herstellt, dass das Lob des Marktes nicht identisch ist mit der Behauptung, und es steht doch bestens. Dieser Gedanke der Marktwirtschaft, dieser methodische Gedanke, diese Wirtschaftsweise hat einen tollen Mechanismus. Dieser Gedanke macht sich frei von der Behauptung und es steht durch diesen tollen Mechanismus steht es doch zum Besten. Sondern es ist eine Methode, wie man auch kritische Sachen einregistriert. Da gibt's da meinetwegen Wohnungsnot. Ist es ein Beweis, dass der Markt halt doch nicht gut funktioniert? Was sagt die VWL? VWL sagt, tja, der Markt ist nicht schuld. Die Marktteilnehmer haben sich nicht marktkonform verhalten. Die Marktteilnehmer sind nicht bereit, für Wohnung den angemessenen Preis zu bezahlen. Und dann wird natürlich zu wenig davon zur Verfügung gestellt. Ist ja ganz klar. Wenn dann wegen der Knappheit der Mietpreis steigt, ist das eine ganz natürliche Reaktion des Marktes. Und schon gleich wieder versehen mit dem kleinen Versprechen. Und dann werden sie auch mehr. Ob sie dann mehr werden, ist übrigens eine zweite Frage. Arbeitslosigkeit. Es gibt Arbeitslose. Was sagt derjenige, der die Koordinationsleistung des Marktes immer hochhält. Er sagt, ja, am Markt liegt's nicht. Die sind halt zu teuer, die Kerle. Wären sie billiger, dann würde Markträumung ihres Produkts oder ihres Angebots stattfinden. Insofern ist die Theorie lustig. Sie behauptet gar nicht, dass es gut steht, sondern sie ist eine Theorie der Schuldverteilung für alles, was irgendwer irgendwann schlecht findet. Wenn irgendwas nicht stimmt, wenn irgendein national anerkannter Missstand auftritt, dann sagen die Marktwirtschaftsideologen, ja, kann ja auch gar nicht anders sein, wenn man sich nicht marktkonform verhält. Und das ist übrigens ein lustiger Gedanke, weil die erste Hälfte war doch, die Menschen sind blöd, gut, dass es den Markt gibt, der sie koordiniert. Also jetzt ist der Markt die objektive Vernunft, weil die subjektive ja so schwach ist. Der Markt regelt's, der Markt bringt's in Ordnung, was die Leute nicht hinkriegen. Und in der zweiten Etage heißt es dann, ja, und wenn die Leute es nicht richtig machen, dann kriegt's der Markt natürlich auch nicht hin. Und insofern, jetzt nehmt mal die FAZ zum Beispiel, also die lese ich immer, die Frankfurter Zeitung, und lest, wie da Kritik an allem Möglichen, wie gesagt, einmal ist der Wohnraum nicht in Ordnung, dann ist BSE, dann ist Umweltverschmutzung. Lauter Zeug. Und was machen sie draus? Immer werden lauter Subjekte, die sich nicht marktkonform verhalten. Jetzt müssen die Menschen wieder dafür sorgen, dass der Markt kann. Erst sollte doch der Markt das Hilfsmittel für die Schwäche und Dummheit der Menschen sein. Und jetzt müssen die Menschen dafür sorgen, dass der Markt kann. Und immer, wenn es was zum Kritisieren gibt, und zum Kritisieren gibt es in unserer Gesellschaft immer was, kriegen die Leute gesagt, ihr habt gegen den Markt verstoßen. Und jetzt ist die Theorie endgültig immun. Kein Faktum kann mehr als Beweis taugen, dass der Markt was Schlechtes ist. Weil jede anerkannte Schlechtigkeit ja automatischer Beweis dafür ist, dass die Leute gegen den Markt verstoßen. Und da merkt man, das ist eine gegen Fakten immune Weltanschauung. Also bis hierher wollte ich das noch erzählen. Der ist ja ganz wichtig, der Umgang mit der Geschichte. Am Schluss ist doch das ganze Lob des Marktes, der Markt ist ein toller Koordinator. Am Schluss behauptet kein Schwein, dass dann alles gut koordiniert ist. Sondern alle sagen, oder die Marktwirtschaftler sagen, es könnte gut koordiniert sein, wenn nicht dauernd gegen den Markt verstoßen würde. Das wollte ich jetzt noch erzählen. Jetzt sagt was, vielleicht bis der Krach losgeht, können wir ja jetzt diskutieren, probieren. Und wenn der Krach da ist, können wir schauen, ob wir aufhören oder weitermachen. Aber was sagt er zu dem Schluss noch? Ich bin nicht Bravo oder so. Klasse. Es war die Frage, gibt's was anzumelden? Oder vorhin ist so flott diskutiert worden, da habe ich mal unterbrochen und gebremst. Erstens, weil ich darauf achten will, dass die Linie ein wenig erhalten bleibt. Zweitens, weil ich wegen dem Krach Sorgen gehabt habe. Jetzt herrscht wieder Freiheit. Dass er sich marktkonform verhalten, wäre positiv aufgegriffen von kritischen Marktbeobachtern wie von Laura Schüsser beispielsweise, die den Bauherrn auffordern zu transparenten Förderverhalten. Halten wir mal eins fest. Die ganze Staatstätigkeit in unserer Gesellschaft, also dass er Schulen baut, dass er sozialen Wohnungsbau macht, dass er alles, was der Staat Geld, dass er eine Rentenkasse organisiert. Alles das ist ein Beweis. Ja, der Markt, das ging mit der Markt, der das nicht zustande bringen. Also von wegen, der Markt sorgt für das beste allgemeine Gute. Die ganze. Was? Also ich denke, die sehen den Markt schon irgendwo so als ein Gebilde, an dem ständig rumgewaschen werden muss. Das ist der Markt, nicht irgendeine so eine Idee, die ein Fixum darstellt oder so. Der Gesetzgeber, wie gesagt, bastelt ständig dran und baut den Markt auch ständig um diese Idee herum, mit Gesetzen und Verordnungen. Und und sagt den Beweis, den du darin siehst. Nee, also wenn man es auf der formellen Seite nimmt, das was dann mit den Namen, mit den Worten Ordnungspolitik benannt wird, Marktgesetze machen, wie der Markt funktionieren soll, was das betrifft, da merkt man, dass der Markt kein Ersatz für Gewalt ist, sondern ein Gewaltverhältnis ist. Es braucht dauernd die Staatsgewalt, die definiert, was man darf und was man nicht darf bei der Erpressung des Geschäftspartners. Das ist eine total gewaltgeregelte Geschichte und in jeder Transaktion steckt die Gewalt drin. Ja, ist, ob euch das geläufig ist, ein Vertrag, da hat der Helmut Schmidt, der alte Kanzler, deutsche Kanzler, gesagt, Vertrag kommt sich von sich vertragen, von wegen. Vertrag ist das Gegenteil. Da binden sich zwei gegensätzliche Willen und deswegen weiß man auch, jeder möchte mit seinem Versprechen den anderen Willen binden, aber den eigenen lieber nicht. Deswegen werden Verträge geschlossen, damit der andere eine Leistung bringt. Und die eigene möchte man lieber zurückhalten. Und deswegen gibt es dauernd Streit um den Vertrag. Und deswegen ist alles eine Sache des Staates. Ob ein Vertrag erfüllt ist oder nicht. Wie man aus ihm rauskommt, wann man aus ihm rauskommt. Wer was darf auf Basis eines Vertrages. Alles ist eine Frage der Gerichte. Immer steckt die Gewalt drin. Also von wegen, der Markt wäre ein Ersatz für Gewalt. Er ist eine gewaltmäßige Organisation der Gesellschaft. Und da wird von der politischen Gewalt her der Interessensgegensatz den Bürgern auferlegt, in dem sie dann stehen. Also das ist die Seite, der Markt wird dauernd reformiert. Da sehe ich bloß, wenn du sagst, welchen Beweis sehe ich da drin? Da sehe ich bloß den Beweis drin, das ist eine ziemlich gewaltsame Angelegenheit und nicht die Alternative oder die Abwesenheit von Gewalt. Ich habe auf etwas anders gezielt in meinem Einwurf in deine Rede. Es gibt jede Menge Staatstätigkeit in unserer Kirche. Die ist ein großes Bekenntnis dazu, dass der Markt nichts regelt. Nämlich alles, was der Staat macht, macht er, weil es marktmäßig nicht zustande käme. So, und da habe ich jetzt Rente gesagt und Schulen und das habe ich noch gesagt, da kann man jetzt an alle Leistungen des Staates denken, dass er die organisiert, dass die Steuergelder kosten und kein Geschäft sind. Das ist ein Bekenntnis dazu, dass das Geschäft selber das überhaupt nicht hervorbrächte, diese notwendigen Lebensmittel einer Gesellschaft. Aber ich hoffe, wir konzentrieren uns dann. Das ist in keinem Sinne besser. Gebraucht wird, weil es hat. Ja? Richtig. Und vor allen Dingen ist... Richtig. Und vor allen Dingen, das ist dann keine antikapitalistische Kritik des Marktes, sondern eine Ergänzung, die es braucht, damit dann bloß noch nach Geld und Gewinn gewirtschaftet werden kann. Verstehst du? Das ist ein Instrument, damit es mit dem Gewinn klappt und nicht eine Kritik, dass der Gewinn vieles nicht leistet. Okay, das waren so Ergänzungen zur Staatstätigkeit. Es taucht auch in der Marktkommunisierungsidee immer so auf, aber jetzt mal gegen die Staat gerichtet, weil ich gegen den Markt teilnehme, weil der Markt kann er das Nötige nicht leisten und der Staat die entsprechenden Rahmenbedingungen nicht herstellt. Ja, es gibt wieder eine Rückwärtskritik, wenn was nicht stimmt, dann war es nie der Markt, sondern wenn der Markt versagt, dann hat der Staat die Rahmenbedingungen nicht zur Verfügung gestellt. Das kannst jetzt, man kann eben nach alle Seiten gehen. Man kann sagen, die Marktteilnehmer haben versagt oder man kann sagen, der Marktorganisator hat versagt. Sehr richtig, ja. Genau, richtig, ja. Der heutige Trend ist der, dass all diese staatlichen Ersatzleistungen für das, was der Markt von sich aus nicht organisieren hält, dass die alle nicht als Hilfen besprochen werden, sondern als Verstöße und als nicht marktwirtschaftliches Verhalten, als der Staat nimmt Bereiche des Lebens aus dem Geldverdienen aus und das ist eine einzige Quelle von Ineffizienz. Also, Klar. Also die Hoheitsabteilungen sollen nicht auch noch privatisiert werden. Obwohl in Hessen ist schon ein Gefängnis privatisiert worden. Ein Gefängnis in Hessen. Ja, das Argument mit dem Anschauen, ist nicht gehört worden, ne? Das Argument war, man bräuchte sich bloß den Ostblock anschauen, das wäre doch ein schlagender Beweis dafür, dass der Markt den Wohlstand einer Gesellschaft nicht so automatisch fördert. Aber das ist halt wie immer mit, wenn Fakten Beweise sind, wenn man sagt, schau in den Ostblock, da siehst du es, merkt man gleich, ja, da sieht jeder das, was er sehen will. Die Marktwirtschaftler sagen, ja, das ist halt noch keine gescheite Marktwirtschaft. Die meisten sagen, das ist das Erbe des Sozialismus, was man da sieht. Es kommt halt darauf an, wie man es erklärt. Ob man sagt, das ist die Wirkung der Marktwirtschaft auf die dortigen Verhältnisse, dieser flächendeckende Ruin. Oder ob man sagt, das ist das Erbe, das halt nicht taugt an allen marktwirtschaftlichen Maßstäben. Klar, wir möchten sagen, da sieht man, was die Marktwirtschaft für eine Katastrophe angerichtet hat. Andere möchten sagen, da sieht man, wie wenig Marktwirtschaft da drüben schon funktioniert. Es soll bloß sein, mit dem Versuch zu sagen, ich deute hin und sage, da sieht man es doch, das ist immer heikel, weil die anderen kennen das Faktum ja auch. Die deuten es anders, die erklären sich's anders. Obwohl schon klar ist, wenn dann einmal 10 Jahre im Land sind und immer noch soll es das alte Regime und nicht die neue Ordnung sein, irgendwann wird es auch altes Argument. Gut. Machen wir Schluss für heute.